Hostel von Stefan Panhans. Section 1. Please be careful out there, Lisa Marie. Scheinwerfer kommt langsam näher und näher direkt auf uns zu. Ich habe neulich geträumt, ich sitze im ICE. Der fährt immer und immer schneller und hebt plötzlich nach bedrohlichem Geratter fast unmerklich ab. Das Licht im Großraumwagen wechselt, wird gelblich, ähnlich meiner Erinnerung an manche Szenen aus The Wire, nur blasser wie neblig, aber komplett homogen in Farbe und Helligkeit. Und schwer fühlt sich das Licht an. Ich habe ein mulmiges Gefühl, aber gar nicht wegen dem Abheben, sondern irgendetwas anderem. Es fehlt etwas. Allen fehlt etwas, aber ich komme nicht drauf, was. Und das macht das mulmige Gefühl aus, nicht zu wissen, was fehlt, denke ich im Traum. Wir fliegen auf ein Fenster der Fassade eines anonym wirkenden Häuserblocks irgendwo in einer Stadt zu und swash, dann sind wir drin in dem Zimmer. Es fehlt wirklich was und es ist, als ob ich das körperlich spüre und dieses Gefühl geht gar nicht mehr weg, das steigert sich eher noch. Ich versuche aufzustehen, aber das geht aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich fühle mich klein, ich bin klein. Alle anderen sind größer hier, viel größer. Und jetzt ist der Zug gleichzeitig auch noch zu einer Art Hotel oder Hostel geworden. Es fühlt sich jetzt alles an, als ob ich schwerelos wäre, aber auch ein bisschen wie in Watte gepackt. Ein beunruhigend dumpfer Drive durchdringt alles. Und ich habe einfach ständig das Gefühl, angesehen zu werden von etwas oder jemand, das oder den oder die ich nicht sehen kann. Da muss jetzt Lisa sein. Sie liegt auf einem der unteren Betten und träumt. Ich weiß plötzlich auch, dass ich nicht zahlen kann. Was oder wem auch immer, ich werde einfach nicht zahlen können. Mir fällt von Panik begleitet ganz plötzlich auch noch ein, dass anscheinend irgendetwas seit gestern fertig sein sollte und irgendwo hochgeladen. Die Deadline dafür war jetzt vorbei, aber ich habe sogar auch noch vergessen, um was es ging. Dann war die Deadline doch plötzlich nicht vorbei, sondern heute. Also im Traum heute, das war aber fast noch schlimmer. Ich überlegte, wie ich das noch bewerkstelligen könnte, fieberhaft. Aber mir fiel und fiel nicht mal mehr ein, um was für ein Projekt oder was für eine Bewerbung oder was auch immer Wichtiges es überhaupt gehen sollte. Der Zug war inzwischen nicht mehr da und ich in einer Art Hotelzimmer oder hotelzimmerartigen Wohnung. Die Zimmerdecke war sehr niedrig und das Bettzeug unwahrscheinlich dick, plusterte sich fast bis unter die Decke hoch und es war 36 Grad warm. Wir sind in einem überbesetzten, engen Hostelzimmer ohne Fenster, einem dieser Transit-Nichtorte für alle, die im immer schnelleren Schritt der Globalisierung mithalten und dafür mit Minimalbudget ausgestattet ständig topmobil sein müssen. So wie du. Im Zimmerthemenpark des Hostels heißt unseres vermutlich Be Prepared. Zwei einfachste Doppelstockbetten plus ein Notfeldbett, verschiedenfarbig Neo-Geo gestrichene Wände, eine mit Fototapete Urwald versehen, poppige Yogamatten, Gymnastikbälle, Hometrainer, Stepper, bunte Hanteln, brutal bunte Elastikbänder, Klettersteine und so weiter. Ein Haufen ausgemusterter Smartphones und Tablets in einer Ecke. Viele volle und leere Dosen Energy-Drinks und Ice-Tea-Dosen in aggressiv schreiendem Design stehen und liegen um die Betten herum. Ein Stunt-Scooter mit Aufdruck Till Death lehnt an einer Wand. Einer dieser großen würfelförmigen Food-Delivery-Kurierrucksäcke, Rollkoffer und weitere Gepäckstücke überall. Eine komplett überblonde Perücke, Sicherheitswesten, ein vietnamesischer Kegelhut, eine fucking riesige plastikglänzende Afro-Perücke, bunte Isomatten, ein neon-neon-gelber Volleyball und mehr. Mittendrin fünf rast- und schlaflose Gäste. Anne, Emil, Onjin, Lisa und Serge. Prekär und flexibilisiert reisende Kulturarbeiter, Sternchen innen unterschiedlicher Herkunft, in urban, poppig, sportlich lässigen Born-to-Go-Streetwear-Outfits, Dinosaurier-Hoodies, Psychedelic-Universe-Leggings, XXXL-Muscle-Shirts, Jogging-Pants und so weiter. Sporadisch so augmented, reality-mäßig virtuell auch mit im Raum. Fragmente von Computerspiel-Szenerien und ein paar Avatare und die Sprachassistenten Siri und Alexa und wir. Okay. Okay, and in she walked. Please be careful out there, Lisa Marianke. I know you've heard this before, Lisa Marianke, but it's true. Casting directors are hoping that when you walk in the audition room, you'll nail it. They want you to be the one. They do. In fact, if they could, they would literally download the information from their brain that would give you the inside track on what to do and what not to do in the room to win you the part. Unfortunately, we haven't yet advanced to brain download science in the field of casting. That's why I made this for you, yes. You see, there are certain universal things that all casting directors wish you knew about auditioning, so they can see the best of you and what you can do, so they can really take you in, so they can make a decision to cast you. But if you commit an audition no-no, you're toast. Your audition is a waste of time, energy and opportunity. Yay! Abwechselnd schieben sich jetzt Lisa und Onjin so Rap-Video-mäßig super nah vor dich hin. Oh, and I took 80% of the regular price. That's why you must know what these absolute audition no-nos are. So you can easily say yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes to the no, no, no, no, no, no, no. There are 15 no-nos in all, and I put them together in a must-have video class, so you can be 100% sure you don't fall into one. Get yours here. Just stay tuned. Okay, Lisa Marianke, okay? And there you go again. Be prepared! Ganz genau so kam das bei mir rein. Aber woher wissen die eigentlich meinen Namen und sowas alles? Hey! Ich sag euch, das stand in diesem Blogpost neulich also. Eine hübsche Chinesin hat natürlich eine Asia-Bonus, klar, oder? Und die soll dann eine Salome spielen? Also, eigentlich nichts, was mit hier zu tun hat, so als Asiatin, oder? Und die soll dann die Rolle bekommen? Serge mischt sich vom Feldbett aus. Sehr geehrte Frau S., I commented, schön, dass Sie über einen Asia-Bonus reden und das besonders noch im Kontext eines Auswahlverfahrens tun. Mich würde es wirklich sehr interessieren, was Sie damit meinen. Von einem solchen Bonus habe ich als Asiatin hierzulande bisher wenig erfahren dürfen. Ach, kick es, Baby. Ich bin hochgradig motiviert und engagiert. Eine total viel zu viel über einen Kammscherei ist das doch, oder? Ich bin hochgradig motiviert und engagiert. Yes. Wissen Sie, wie groß Asien ist? Und da soll ich dann jetzt auch reinpassen in Ihr kleines Abziehbildchen davon, ja? Damit alles weiterhin schön seine Ordnung hat, oder wie? Die es aber ja doch, wenn sie es überhaupt je wirklich gegeben haben sollte, jetzt jedenfalls eben längst nicht mehr gibt. Verstehst du? Das funktioniert doch alles nicht mehr so. Und dann bin ich euch genau deswegen andererseits auch nicht asiatisch genug. Und man will dann hier und da so ein wenig nachhelfen. So um die Augen herum, damit ich dann auch authentischer wirke. Ich zum Beispiel lebe in Germany. Von Anfang an. Ja, das gibt's. Also anscheinend bin ich Deutsch dann. Ja, oder? Oder ist das zu viel verlangt? Das zu kapieren, weil ich ja so aussehe. Ich habe so einen Pass sogar, wo das drin steht. Deutsch. Ah, Moment. Ich muss da unbedingt ran. Ist das Ding? Fuck. Zu spät. Ich muss da nachher zurückrufen. Unbedingt. Yes. You have to urgently. ASAP. Anne liegt auf dem Rücken auf einer der Yogamatten und macht sowas wie Mudra-Yoga-Fingerübungen. Du schaust frontal von oben auf sie runter und sie spricht direkt zu dir. Ja, also ich habe dann eher einen Deutschbonus, wenn Sie so wollen, auch wenn ich nicht danach aussehe. Aber ich weiß im Moment doch eigentlich gar nicht so genau, was das eigentlich genauso sein soll. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Oh, aber das ist ja so wichtig, dass man das wieder weiß, oder? Das löst sich irgendwie auf, verschwimmt irgendwie so und man selber dann mit in reißenden, zombiehaften Kapitalertrags- und Flüchtlingsfluten und in perverse Algorithmenlogik und alles gesteuert von, ja, und da versinken unsere 1200 Jahre oder 1200 Millionen Jahre oder so Deutschtum, deutsche Geschichte, deutsche Kultur wie nix hinab in die ewige Finsternis so schnell oder waren es eher nur, tja, sagen Sie es mir. Oh, ich will mein Geld zurück. Und da muss man doch mal wieder ganz schnell jetzt, ja, Germany jetzt, stimmt's? Seit einigen Jahrzehnten immerhin eine Republik und kein Reich mehr. In Grenzen, die auf die sogenannten Siegermächte zurückgehen. Krasses Wort auch, ja? Siegermächte, was einige Nachgeborenen immer noch oder wieder neu ewiggestrigen jetzt aber wohl schon wieder oder immer noch so gar nicht passt und viel zu klein ist, wie es aussieht. Du bist zu klein. Und da hätte man an mancher Stelle sicher gar nichts gegen ein neues Reich, was da bald wieder komme. Ja, ja, eine Einheit, eine Reinheit, ein Ursprung muss wieder her und überall anders sowieso auch. Geh weg! Du riechst zu elitär. Du bist mir auch zu kompliziert, du blödes Ding. Du zerstörst alle meine Klarheit. Du kapierst einfach nichts. Und du verarschst uns doch nur und du willst uns alles wegnehmen. Du Mistvieh! Und du bist zu klein. Oh, fuck! Van Gogh's head found in Canadian Wineyard. Oder nehmen Sie oder du. Weiß, weiß, weiß, weiß, weiß. Was ist das alles? Bin ich etwa wirklich gelb oder grün vielleicht? Am I really black? Bist du wirklich weiß? Oder blue-blau oder pink oder klein kariert vielleicht? Oder was? Werbepause. Lisa auf dem Hometrainer. Also ich, eine koreanische Deutsche, die übrigens auch schon als Japanerin, als Vietnamesin, Thailänderin, als Singapurerin, sehr oft auch als Chinesin und einmal erstaunlicherweise als Russin angesprochen oder eingeschätzt wurde. Ach, was soll's. Vielleicht ist das ja alles auch bald gar nicht mehr wahr so. Vielleicht gibt's ja bald eher Pässe von Google oder Facebook oder Alibaba oder Monster Beverages. Oder eBay, oder Springer Publishers, oder Procter & Gamble, oder wir haben die irgendwie schon und wir wissen es nur nicht wirklich, weil wir noch schlafen. Ja? Siri, was muss ich in die nächste Application schreiben, damit das mal okay geht mit dem Job? Anne sitzt über die marode Delivery-Kuriertasche gebeugt und untersucht ihren Inhalt. Aber ich sollte mir vielleicht doch lieber was überlegen, wie ich euch bei der Stange halten kann. Irgendwas Unterhaltsameres als sowas. Also, let's better play. What's in my teeny tiny bag? Sie klopft an die Tasche wie ein Märchen, macht den Reißverschluss auf und holt merkwürdige Objekte für uns daraus, die alle fast aussehen wie aus einem Do-it-yourself-Tutorial zur Herstellung von Survival-Tools aus Wohlstandsmüll. Heute Nacht fand ich mich, leider ohne meinen Polizisten, mit einem Bademantel bekleidet, im Notausstieg eines Feinschmecker-Restaurants wieder. Dieses befand sich in den Kellergewölben einer ehemaligen Abtei im Elsass, in einem Dorf, welches Werbung für sich macht mit dem Slogan »Das teuerste Dorf der Welt«. Bei dem Versuch, der Situation zu entkommen, steckten mir andere Menschen 20-Euro-Scheine in den Ausschnitt und... Doch mal jetzt! Was muss ich genau in die nächste Application schreiben, damit das okay geht mit dem Job? Interessante Frage. Okay, das hier ist jetzt aber wohl ganz klar eine Computerspielszenerie, oder? Oder wer oder was spricht hier eigentlich überhaupt wen? Kick-Ass, Baby. Ich bin hochgradig motiviert und engagiert. Eine Amazone im indigen wirkenden Jagdoutfit läuft suchend durch eine sonnendurchflutete, fantastisch exotisch warmbunte Landschaft mit palmenähnlichen Bäumen im abendlichen Gegenlicht vor uns her in Richtung untergehender Sonne. Are you ready? Ich bin hochgradig motiviert und engagiert. Ich bin hochgradig motiviert und engagiert. Ich bin hochgradig motiviert und engagiert. Yes! Und was könnte ich tun, um mal wieder ein bisschen schöner zu träumen? Soll ich mich verlieben? Muss ich ans Meer? Aber Akte des Konsums und des Gefühlslebens sind so eng und untrennbar miteinander verbunden, dass sie einander wechselseitig definieren und ermöglichen. Waren bieten eine Möglichkeit zum Ausdrücken und Erleben von Gefühlen. Gefühle werden in Waren verwandelt und das erleben wir dann als emotionale Authentizität. Der Himmel hängt voller kruder Lieder und Beats überall. Klick, wieder im Hostel. Emil und Serge stehen direkt vor uns und werfen sich Pushy den neon-neon-gelben Volleyball hin und her. But I feel like losing my patience. I feel like I don't even know what I feel like. By the way, Siri, Alexa, you are working here for free? Oder wie ist das sonst so genau? Na? Ja, la, la, la, la. Onjin jumpt jetzt plötzlich von ihrem oberen Bett mit vollem Schwung direkt vor dich. Once upon a time I was casting actors for a large supporting role for an HBO tentpole film, aka one of the big award-winning ones. Woo-hoo! Lisa mit zerzauster fucking überblonder Perücke performt wie wild vor uns her wie Tom Cruise in der Respect the Cock Supermacho-Szene für Magnolia. Kennst du die? And in she walked. A graceful, beautiful actress who you would absolutely know, with two starring leads in big budget studio features and several series under her belt. And before she even opens her mouth, she instantly commits at least 4 of the 15 absolute audition no-nos. Not kidding. And what's interesting is that as she continued, she committed even one that's not even on my list. I didn't think you would commit this one. So, we are about half a page into the scene and she lights up a cigarette. As her character, because it's written into the dialogue. She literally wiped out a lighter, lit a cigarette, and started smoking. Here is the important part of the story. Be prepared and pay attention to this, Lisa Marianke. I instantly stopped paying attention to a word she said. I was thinking, did she really do this in this tiny audition room? Shouldn't she know better? Should I stop her and ask her to do it again without smoking? Will that throw her off? Maybe I just should let her finish and get this over with. Is it over yet? Damn, I don't even have a window to open. My whole office will smell like smoke the rest of the day. Are the alarms in this building going to go off? Etc., etc. Here's the point. Without realizing it, she sabotaged her own audition by doing something so distracting that it was virtually impossible for me to focus on her audition. And on nothing else. I couldn't concentrate anymore on nothing and... everything just blurred, or so I felt like I like disintegrating. Jetzt reißt sie sich die Perücke runter, schmeißt sich auf ihr Bett, vergräbt ihr Gesicht in dem Smiley-Kissen und haut mehrmals verzweifelt mit der Faust auf die fucking Matratze. So, you want them to be blown away by you. Papa, tu veux qu'ils reviennent te meet. You want them to call you back and cast you. Papa, tu veux qu'ils te give une last chance. Alors cette fois-ci, tu n'as pas droit en them. Then you must stop committing any of the 15 absolute audition no-nos right now. Period. Calling out my name in the summer rain. Ciao, amore. Da-da-da-da-da. Now it's time to eat soft ice cream. Anjin, die auf dem Rücken am Boden auf Yogamatten liegt, hat die überblonde in einer und die brutal groß glänzend billige Afro-Perücke in der anderen Hand und bewegt sie beide langsam über sich hinweg. Lisa, Kopf an Kopf mit ihr, schwenkt einen chinesischen Fächer Madame Butterfly Musical mäßig slow. Sie schauen uns straight in die Augen. Also vielleicht habe ich ja auch einen Doc in vergleichende Literaturwissenschaften. Oder war IT-Manager bei irgendeinem Global Player, bevor ich da weg bin. Nein? Why not? Warum denn nicht? Es gibt nicht nur Lehmhütten in der 6-Millionen-Stadt, aus der ich komme und von deren Existenz hier sicher kaum jemand eine Ahnung hat, obwohl wir auch mal deutsche Kolonie waren. Aber nein, wahrscheinlich bin ich entweder einfach Flüchtling oder aber Rapper zum Beispiel, oder? So sehe ich eher aus. Oh, and I took 80% of the regular price. Ich habe Freunde, believe me, und zwar nicht mal Unbekannte. Die sind hier unter anderem deshalb Rapper geworden, weil sie dann endlich mit ihrer H-A-U-T-F-A-R-B mal Vorteile haben. Man ihnen das sofort glaubt und abnimmt, da gibt's keinen Zweifel. Ist ja mit Tanzen und Rhythmus und so, wie auch immer, aber forget it. Aber Fassbinder-Filme habe ich da auch schon ganz früh gesehen und die haben mich einfach umgehauen. Die Ehe der Maria Braun, Whitey und Angst essen Seele auf zum Bleistift. Die bin ich nicht mehr losgeworden und habe dann, ja genau, immer davon geträumt, Schauspieler zu werden und in genau solchen Filmen zu spielen oder genau solche Filme zu machen. Ich muss nach Deutschland und Filme machen, habe ich gedacht. Yes! Und dann? Und dann? Dann hast du Siri gefragt, was du machen sollst. Oder Alexa. Und du hättest doch König anstelle deines Bruders werden können. Das alles und noch viel mehr. Section 2. Was suchen Sie? Du bist mitten in einer computeranimierten Küstenlandschaft in blass-rosa-blaues Morgenlicht getaucht. Ein muskulöser Avatar-Typ Mike Tyson als junger Mann läuft nur mit Anzugshose an und oben ohne, maschinenähnlich an dir vorbei durchs Schilf aufs Ufer zu und schaut aufs Meer ins Weite. Dann sind wir plötzlich in einer verlassenen und offenbar vandalisierten Bar. ein cooler Typ mit Cowboyhut und irgendeinem unbekannten Sci-Fi-Hightech-Skill mit Screen um den Arm geschnallt, geht darin ziellos zwischen uns auf und ab. What the hell? Und dann bin ich los und nach einer ziemlich langen, bitchigen Odyssee. Als ich dann endlich hier war, habe ich zum Beispiel auch schon bald eine Anzeige gesehen. Suche zwei Schauspieler für eine Rolle in einem Film. Es geht um Fugitiv, die aus... aus Deutschland geflüchtet, also die aus und so weiter hierher geflüchtet sind. Meist sind solche Rollen in solchen Filmen so aufgebaut, als ob man als Fugitiv, als Refugee, als Flüchtling... Als Flüchtlingelingelingelingeling schon auf die Welt gekommen wäre. Jetzt sind wir schon wieder in dem engen Hostelzimmer und nicht mehr in der coolen, riesigen Bar. Serge spricht mit seinem Tablet-Screen. Pfefferling, Widerling, Fleckling... Schädling, Sörgling, Schützling, Schönling, Schwächling, Häfling, Flüchtlingelingelingelinge, Klingelinge. Wer hat das eigentlich entschieden? Dass das Wort so überall verwendet wird auf allen Kanälen. Wer bestimmt sowas hier eigentlich? Welche Worte überall benutzt werden für welche Sachen? Wann? Von wem? Oder was? Und wie werden die festgelegt? Next click. Seems like we are in a computer game again. Und dann hatte ich also bisher zum Beispiel eine Rolle als Dealer, eine als Bandenchef und ungefähr 10 als, ne? Ja, natürlich, genau, Flüchtlinge, als Flüchtling, ist klar. Ich hab 3-mal davon durfte ich ein paar Worte sprechen und 7-mal 0. Manchmal sollte ich auch nur irgendwo im Hintergrund herumlaufen, damit es etwas more colorful, farbiger, bunter wird da. Damit man die tolle Diversität sieht, die hier im Urban so herrscht, weißt du, yeah. Next level. Du bist ein cooles Girl in Skinny Jeans und mit Pfeil und Bogen um, auf einer einsamen Felsspitze stehend und duckst dich ständig krass gefährlich runter, als ob du virtuellen Geschossen ausweichen müsstest. Rollenausschreibung beim Theater oder Film für Menschen meiner Hautfarbe heißt das, glaube ich. Sind auch oft mit dem Zusatz versehen, der da sagt, es muss kein ausgebildeter Schauspieler sein, es können sich auch Amateure bewerben. Meanwhile, da weiß man dann schon, was das für Rolle sein können. Serge wippt extrem langsam wie mit angezogener Handbremse auf einem der Gymnastikbälle auf und ab. Rollen, Rolle, Rollen, Hosenrolle, Hasenrolle, Stummrolle, Nebenrolle, Hauptrolle, Doppelrolle, Mehrfachrolle, soziale Rolle. Und dann wird man eben besetzt. So heißt das. Lass dich besetzen. Oder? Das Tolle am Schauspielern ist ja, wenn man es mag und kann, dass man sich für einige Zeit sich jeweils besetzen lässt für eine Rolle. Und dann spielt man die. Wird eigentlich ein bisschen Richtung Schizophrenie oder so, wenn man das so nennen will. Man ist man selber oder irgendwas noch. Mal mehr, mal weniger. Und die oder der andere, also die Rolle noch dazu. Oder manche werden dann fast für die Zeit ganz diese andere Person, diese Rolle. Auch privat. Who the fuck wants to be him or herself all time? Qui diable veut être soi-même tout le temps? Wer weiß, vielleicht gibt's dieses Selbst ja auch gar nicht, wie man sich das vorstellt und wie es eigentlich von außen immer so gefordert wird. Aber dazu kommt man ja nicht mal zu dem Punkt, sich das überhaupt mal zu fragen. Weil man sowieso immer nur was sein soll, was einem von außen dann immer wieder vorgegeben wird. You know, race, class, decent, gender, Alter, große, Haarfarbe, irgendwas. Ich soll also immer am besten mein tolles, unverwechselbar individuelles, innerstes, sogenanntes Selbst hier finden bei euch. Und das dann konsequent auch sein. Und damit punkten und hausieren und neue Märkte schaffen. Yes, yes, yes, go for it and keep us really posted. Lisa und Onjin stehen nebeneinander, schauen uns charming in die Augen und trinken überposy sexy wie für einen Werbespot aus mega bunten Energy-Drinkdosen. Und ist das hier schon wieder ein anderes Level? Oder warum ist Onjin plötzlich in Van Gogh, Minirock und Sicherheitsweste auf dem Stepper und trainiert wie wild? Und dann aber war das wieder genauso. Ich sitze in der Galerie und komme nicht hinterher mit der Mählerei. Das ist heiß wie Teufel. Können die sich endlich mal eine Klimaanlage leisten? Oder wenigstens einen ordentlichen neuen Ventilator? Der hier bringt sowas von gar nichts. Was sollte ich da jetzt nochmal alles noch genau schreiben? We are very happy to. We are very happy to. We are very happy to. We are very happy to. We are very happy to. We are very, very happy to. We are extremely happy to. We are extremely happy to. Sagt das der Jury. Sagt ihr das Siri. Welche Jury meinen Sie? Jetzt sitzen Anne und Onjin zusammen auf einem der Betten und machen parallel Anti-Migräne-Fingertipping im Gesicht. Du brauchst das auch, glaube ich. Lisa läuft restless im Zimmer auf und ab. Oder doch einfach, we are very pleased to let you know, to tell you, is the winner of the golden Dings. Was war das nochmal für ein Preis? Wie hieß der nochmal genau? His first institutional solo show in the USA with the kind support, kindly supported, extremely kindly supported. Aber war das denn nicht so, dass er doch dann trotzdem seine Reisekosten noch selber zahlen musste? Und natürlich auch die des Assistenten. Und was er dem dann wieder überhaupt so gezahlt hat, will ich auch gar nicht wissen. Naja, anyhow, okay, kindly supported wird aber dann wohl reichen. Takes part in the Whitney Biennial. Wie schreibt denn sich das nochmal? Oder war das doch eine der anderen Biennalen? Das muss ich gleich nochmal nachschauen. Und ich muss ja... Ah, receive the Königsring of the City of Yesterday. Ich muss ja nachher auch unbedingt ja noch zu dem Grand Opening. Wo war das jetzt nochmal? Eigentlich habe ich weder Lust, Zeit noch Geld, aber den einen trifft man ja doch immer. Und ich kann das hier ja nicht ewig so weitermachen in der Kammer, oder? Das kostet dann wieder so und so viel. Allein nur die U-Bahn hin und zurück und dann noch Getränke, weil ohne hält man es ja nicht aus. Und sonst gibt es das schon lange nicht mehr. Das ist vorbei, vorbei, vorbei. Und was ist eigentlich mit Essen? Naja, und dann darf man noch nicht mal durchscheinen lassen, dass man schon Schwierigkeiten mit solch winzigen Beträgen hat. Das kommt überhaupt gar nicht gut an. Es ist ja übrigens aus der Medizin belegt, dass zumindest in den USA in jenen Fachbereichen, in denen Frauen dominant werden, die, so heißt das, feminisiert werden, sowohl Löhne als auch Prestige nachlassen. Ja. We are very pleased to tell you. Received a residency, a stipend, a grant in, as shown as part of Made in Germany. Anne übernimmt jetzt das nervös rastlose Hin- und Herlaufen von Lisa, verwandelt das aber in eine Art galoppierenden Anti-Catwalk. Dabei wollte ich ganz einfach nur Mensch unter anderen Menschen sein. Und dann entdeckte ich mich als Objekt inmitten anderer Objekte. Kann ja auch mal ganz schön sein zwischendurch, aber vielleicht nicht immer. Und vor allem, wenn man sich nicht selber ausgesucht hat. Aber hey, bleib dran. Gleich wird's wieder etwas more spicy. Yes, award, prize, longlist, shortlist, thingy, is, was, has been, will, like and love. Very excited to announce, happy to be able to invite you cordially to the very private preview of... Und jetzt kommen gleich die ersten Gäste. Und wenn ich es nicht schaffe, wenigstens 5 Minuten oder Sekunden nochmal Gesichtsmuskel-Yoga aufzulegen, dann wird das hier nichts mehr mit dem verbrannten Laugersichern. Charmanten-Dauerlächeln meine ich. Und das würden die mir nicht verzeihen, wenn ich das nicht abliefere. Also. Hurray, beeil dich! Ich suche ihren Koffer nach irgendetwas. Und da fällt mir leider eben wieder ein, was für ein sogenanntes Gehalt ich hier nach 3 Jahren jetzt immer noch bekomme. Und dann will ich eigentlich sofort loslachen. Aber das geht nicht, weil jetzt geht schon die Klingel. Oh Mann, habe ich wohl auch noch vergessen, die Tür aufzumachen. Ist das jetzt ein Horrorar oder ein Honorar? Non, je ne savais pas. Je ne crois pas ça. Honorar oder Horrorar? Ich habe irgendwo gelesen. Immer öfter verschwinden in der ganzen Stadt Künstlerinnen und Bühnenbildner und Fotografinnen und Regisseure aus dem Stadtbild. Sie sind plötzlich wie weggesaugt. Sie sitzen nur noch in ihren winzigen, überteuerten Wohnungen, an ihren längst früh vergreisten Computern und basteln sich neben ihren Nebenjobs möglichst cool aufgepimpte Kurzbiografien zusammen, ringen sich Statements und interessante Projects an und versuchen dann, alles auf Zeichen genau für die unerbittlichen Online-Application-Forms zurechtzustutzen. Sie verzweifeln alleine an Excel-Tabellen und Budgets, suchen nach Mitstreitersternchen innen und wälzen stapelweise Bücher auf der Suche nach der einen alles entscheidenden Theorie, habe ich gelesen. I heard. Stimmt das? Was suchen Sie? Section 3, je ne crois pas ça. ist Anne ganz dicht frontal gegenüber und siehst nur ihren Kopf in einem sehr darken Motorradhelm. Sie hat die Augen geschlossen und du bist so krass nah dran, du erkennst die Pixel ihrer Haut. Und ich fliege, falle, falle, falle. Und es regnet schwarze Basketbälle und schwarzmetallene Security-Module, deren scharfkantige Form an Dornenkronen erinnert. Dinger, die man zum Grundstücksschutz auf seine Mauern draufkauft. Langsam entfernst du dich von ihr und sie schlägt die Augen auf und sieht dich an. Einige 200-inch curved 4K-Flatscreens verschiedener Hersteller samt der zugehörigen aufgerissenen Lieferkartons und die ganzen Styroporteile ebenfalls dabei. Teilweise noch komplett, teilweise vollkommen zerbröselt, wie Schneeflocken so leicht. Die samt den halbtransparenten Plastiksäckchen, in die die Einzelteile dann jeweils noch eingepackt sind, fallen langsam hin und her. Und ab und zu treiben sie auch mal ein Stückchen aufwärts, schaukelnd durch das mich und die ganze Szenerie umhüllende Dunkel, wie Federn oder Schneeflocken so leicht. Je ne crois pas ça. Ja. Die Tür geht auf und Serge kommt rein. Er trägt ein riesiges Fake-Brush-Stroke-Shirt in Regenbogenfarben und spricht zu Onjins Hardcore-bunter Sneaker-Profilsohle. Ich habe ziemlich lange nach einer Agentur gesucht, die mich als Schauspieler vertritt. Als ich endlich eine gefunden hatte, sagte zu mir der Agent bei unserem ersten Treffen, du weißt ja, dass die Rollen, in denen ich dich besetzen kann, begrenzt sind. Ich beendete das Gespräch, indem ich ihm erwiderte, nicht die Rollen sind begrenzt, sondern die Menschen. Oder habe ich mir das nur eingebildet, dass ich das gesagt habe? Können wir bitte mal von was anderem reden? Dieser Casting-Wahnsinn geht mir auf den Wecker. Dein Influencer ist ja ganz schön hardcore. Weißt du, ich möchte ganz gerne eigentlich auch mal einen Wolf spielen, der gleichzeitig auch ein Eichhörnchen ist. Verstehst du? Weißt du, was ich meine? Lisa in ihrem Bett hat erstaunlicherweise einen orangefarbenen Anakali aus Pakistan an und sie nestelt verloren an einer großen, asiatisch blumig bedruckten Peach Green Tea Plastikflasche herum. Ob einen mal wieder jemand einlädt vielleicht? Oder wo dann wirklich nächsten Monat wieder alles hergezaubert werden soll. Für die Miete zum Beispiel. Ja, genau, richtig gehört. Dann diese ganzen Social-Media-Dinger, Netzwerke, Kanäle, Plattformen auch noch. Und was weiß ich alles immer auch noch. Und dann wollen die Leute auch noch wissen, was genau ich am Tag esse. Wie viele Kalorien und wie genau mein Body-Mass-Index ist. Und dann sagen die Leute plötzlich auch, ich sei magersüchtig und eine Fame-Bitch. Und all so ein Zeug bekommt man da zu lesen. Also ich weiß nicht, wie die anderen Leute das machen immer. Ich hab's irgendwann abgehakt, you know, tu sais. Und dann geht mal wieder was. Und du bist ganz glücklich, weil das Projekt oder die Ausstellung oder das Stück oder der Film oder der Gig cool ist, aber leider eben mal wieder ohne oder fast ohne Cash. Another fucking one has come. Serge ist plötzlich aufgesprungen und, ups, saugt sehr gründlich mit dem Staubsauger die Krümel einer Bio-Reiswaffel direkt vor unseren Füßen auf. Yes! Werbepause. Jetzt haben sich Lisa und Emil nebeneinander auf den Boden gesetzt, halten Überwachungskameras in den Händen und putzen oder polieren sie mit Lappen. By the way, Siri, kennst du eigentlich schon den Sneak Air? Emil spricht dich an, aber du bist doch gar nicht Siri, oder? Ich glaube, RyanJet oder EasyAir oder Air Bochum oder sowas haben den gerade erfunden. Der Clou bei den Sneak Airs ist, dass sie über eine integrierte GPS-Technologie verfügen. Kunden können so mit Leichtigkeit neue Städte entdecken und ihre Umgebung erkunden, ohne sich dabei zu verlaufen. Der Schuh wird über Bluetooth mit einer App auf dem Smartphone verbunden. Yes! Kleine vibrierende Sensoren im Schuh sollen den Träger auf den richtigen Weg leiten. Ein Blick auf den Stadtplan oder das Handy werde so überflüssig, sagen die. Jetzt nur noch 16 Zeichen irgendwo kürzen. And where is the up-to-date and effective criticality in it, by the way? Flashartig wie in einem bösen Traum von sich selbst steht Onjin da plötzlich vor uns im Trachtenjankerl und ruft ängstlich aggressiv in den Raum. Du Opfer! Du bist mir viel zu kompliziert, du blödes Ding! Du zerstörst all meine Gewissheiten! Und du kapierst es nicht und verarscht uns nur und nimmst uns alles weg! Hau ab! Deliveroo, delivera, deliverando! Und dann fliegen wir straight in das Innere der Delivery Bag rein. Da ist es komplett schwarz. Irgendwie sind wir jetzt wohl doch der dunklen Box nochmal entkommen und stehen direkt vor Anne, die Hardcore-Serious-Cheerleader-Gesten in der Mitte des Raums übt. Save the cheerleader! Save the world! Lisa kommt dazu und stellt sich ganz eng Rücken an Rücken zu ihr. Ihre Arme haben sie so ineinander gehakt, dass sie fast wirken wie zusammengewachsen. Im Hintergrund die Urwald-Tapete. It's really hard to say because I feel like, for whatever reason, maybe I'm a maniac, but even at those high points, there was really low points. There was, yeah, it's kind of like a child prodigy. Yeah, you know, as a young child, there's so much expected of them because, you know, either they're brilliant or they're great musicians or this or that. And by the time they really come into adulthood, they're kind of leveled out. They're kind of just the norm. Yeah, but then all the pressure that was put on them to become something wonderful and great sort of breaks them. Very, very happy to. We are very, very happy to. Was sagt Onjin da mit dem Mund voller Bio-Reiswaffeln? We are extremely happy to. Okay, here I am, you know, ready to do this. It's the winner of the golden. And it was just closed door after closed door after closed door. And that was really hard to take. That was really hard to take. Probably it was just my own, you know, feelings. But I felt like a failure because I couldn't get past the reality TV stigma they have been put on me. Do what you want. Gratify your appetite. Onjin versucht sich an den Klettersteinen, die neben dir an der Wand angebracht sind, hochzuziehen. Just like a setup for failure, you know? Once you're done with reality TV, they don't look back at you. They don't. And there's no, like, check on you, how you're doing. And it's over. Once you're out the door, you're out the door. That's what everybody seems to want so badly. That's what everyone seems to like, is more entertainment, more drama, more this, more that, but no. Wir drücken jetzt langsam und sogartig durch verschiedenste Randbereiche und Nebenschauplätze von Computerspielelandschaften, die klick, klick, klick, alle wirken, als ob, ja genau, die Algorithmen total übermüdet wären. Und dann sitze ich wieder in der Galerie und verfasse Anschreiben und versende Kataloge und ich schreibe mit herzlichen, allerherzlichsten Grüßen und so habe ich geträumt und liege dann auf einmal in einem Kinderhochbett und unter mir die Tochter der Galeristen und ich bin 4 Jahre alt und habe einen verfickten Topfschnitt und dann habe ich auch, ich war wohl wieder erwachsen dann, trotzdem wir ja schon eine Wohnung haben, weit draußen noch eine dazu angemietet, völlig überstürzt, weil ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich dann später gemerkt, dass die ganze Wohnung in einem Shop oder einer Shopping Mall vielleicht liegt. Das ganze Apartment lag da eingebaut, mittendrin. Und dann habe ich auch erst gesehen, dass die Wände transparent sind und man überall in den Shop reinschauen kann und sehr wahrscheinlich auch andersrum von dort zu uns reinschauen kann. Transparenz bis in die letzte Ecke und man konnte das Licht auch gar nicht ausschalten. Und dann habe ich mich wahnsinnig geärgert und Panik bekommen, weil mir einfiel, dass ich noch dazu ja auch überhaupt noch nicht mal immer genug Money für die eine Wohnung hatte und jetzt auch noch diese dazu, mitten in der Mall. Und dann auf dem Weg irgendwo hin in der Metro stand da plötzlich diese herrenlose Kuriertasche und dann ist die extrem explodiert und alles flog mir in Fetzen um die Ohren. Und ich schlafe im Sitzen am Laptop ein. Ist das jetzt Traum oder real? Und dann wache ich auf und sehe, wie meine Fingernägel wohl noch halb im Traum in die Ritzen um das Trackbed herum reinfahren wollen, um das hochzuheben. Und es geht doch gar nicht. Und ich weiß auch überhaupt nicht, warum meine Finger das machen. Crazy, ich sitze zu viel an dem Ding rum, ich bin zu müde. Wo ist der Kaffee? Und da sind wir aber auch schon wieder mitten im Hostelzimmer drin. Onjin war wohl mit dem Kopf auf dem Delivery-Rucksack eingeschlafen. Jetzt wacht sie auf. Hat sie das alles geträumt? Der Himmel hängt voller kruder Songs und Tracks und Lieder. Ich hab Muskelkater. Überall. Oder was soll das sein? Und jetzt muss ich mir auch noch einen neuen Koffer kaufen. Meiner ist genau 6 Zentimeter zu groß. Wenn die das dann wirklich nachmessen, dann zahle ich gleich hin und zurück noch mal doppelt so viel drauf, wie mich der ganze Flug eigentlich bisher kostet. Und was kostet jetzt wieder so ein Koffer, der da erlaubt ist? Nicht mitnehmen darf man. Gleich mal hier nachlesen. Luftpistolen und Luftgewehre, Schrotflinten, radioaktives Material, Katapulte, Armbrüste, Bestandteile von Schusswaffen, außer teleskopische Sicht- und Zielgeräte, Harpunen-Interpolen, Abschussgeräte, elektrische Treibhilfen, Detonatoren und Zünder, Samsung, Galaxy Note 7, Bolzen, Fleisch am Bein, Rasiermesser und Clean, Schmuckstücke, ausgenommen Sicherheitsrasierer oder einmal Rasierer mit Clean und Kassetten, Säbel, Plastik, Schwerter, Nachbildungen, Skapäle, Feuer, Signalarbeitsnadeln, Strichen, Sticken, Hecken oder Kramen aus Metall oder einem anderen Material. Das Section 4. There must be something better. Jetzt läufst du alleine durch die Nacht an einer vielspurigen Straße entlang. Überall durchs Dunkel rauschende Autos, Lastwagen, Leuchtreklamen, Bürohausblocks. Was suchst du hier in dieser abgelegenen Gegend des Spiels? After the show, I mean after the elimination, while we were still there, you know? They were still filming. A therapist got on the phone and you talked to a therapist for about 5-10 minutes and that was just it, you know? I was trying to become lost in a world that didn't know me because they just don't know me. That world doesn't know me. And it was easy for me to become a different person and not have the pressure of what my life was quickly not becoming. I could, you know, it's like a case of, well, you know, kind of give up. I know what people wanted me to be or know who I thought I should be, but I really had no idea who I was as a person. Zurück im Hostel wälzen sich alle schlaflos in ihren Betten, wie wir ja auch oft, oder? Wie in Trance zitieren sie dabei reißerische RC-News-Headlines und ähnliches, als ob sie davon irgendwie besessen wären. Beyoncé's mom has amazing taste in art. Psychic wins Kurt Buttle to have Salvador Dali's body exhumed in paternity suit. Did Van Gogh trade lives with a Scottish doppelganger? Why this week might be the most successful auction in Philip's history. The winners and losers of the art world this week. This installation will really blow you away. The most artwork Explore at Hong Kong. Make an offer. We found an orgy of sex and guilt in Venice. Hey, do what you want. Gratify Did the Met Director appetite. Have a stuff affair? Does a curator's love life matter? There must be something better. Something real good on another channel right now. Don't you think so? Summer. Ride the protest bike and walk around in authentic refugee shoes. And What's zip. Hot this week for you? Apply. Okay, mache ich dann später. Und dann habe ich mir jetzt wieder so einen blöden Fleck auf die Hose gemacht. Man sollte einfach nicht essen in diesen White Cube-Dings. Fuck. Das sieht doch jetzt wieder jeder. Und wie peinlich ist das denn bloß jetzt schon wieder? Krass. Could you please send me the list of all words with its exact assurance values ASAP as a PDF? We needed it urgently vorgestern here, with kind regards. Shortcut in eine Szenerie wie aus einem Yakuza-Thriller-Manga. Der Mann im dunklen Anzug da scheint nicht zu verstehen, woher die Blutflecken in seinem Gesicht und auf seiner Hand stammen. How are our roles assigned? What and who decides it? Who belongs to the scenery and who gets the job and why someone else doesn't? Und wer fliegt wann wo aus dem Bus, weil er sie so oder so aussieht und wer nicht? Kannst du mir das vielleicht mal erklären ein bisschen? Was oder wie ist denn da der Plan eigentlich? Und das Update von diesem Mail-Programm nervt einfach wirklich sehr. Währenddessen tanzt Onjin im Tyrannosaurus-Hoodie einen Bump mit ihrer Umhängehandtasche für dich. Übrigens, nur zu deiner Info. Das Publikum sucht nicht nach neuen Geschichten und Gesichtern, sondern nach Verlässlichkeit. Ja, so ist das. Ganz genau. Weiterlesen, zum Beispiel bei Warum in deutschen Filmen immer dieselben Schauspieler auftauchen. www.augsburger-allgemeine.de. Emil jetzt wieder so Rap-Clip-mäßig im Rhythmus an ihr vorbei, frontal auf uns zu und immer näher ran. Er filmt uns mit der Überwachungskamera, die er mit beiden Händen fest im Griff hat, fast wie eine Waffe. Also immer öfter verschwinden unbemerkt in der ganzen Stadt KünstlerInnen aus dem Stadtbild, sind plötzlich wie weggesaugt. Sie sitzen in ihren überteuerten, winzigen Wohnungen an ihren längst früh veralteten Computern und schreiben neben ihren Nebenjobs möglichst cool aufgepimpte Kurzbiografien. Bringen sie Statements und interessante Projects ab und versuchen alles auf Zeichen genau für die Online-Application-Form zurechtzustutzen. Jetzt drängt sich Serge mit Beanie-Mütze und NYC-Style-Brille an ihm vorbei in den Vordergrund und rappt uns auf Camp Franglais extrem nah an. Yeah, Papa, every day, vous êtes dans le den. Ici, dans le quad, personne ne vous nie. Subito, vous tignez dans vos mingili pior devant vos grand-mères d'Obdi, Pension One. Vous voyez les way fort sur vous pendant que vous contrôlez vos bis qui vous font chop et ce que vous voulez d'où poutient la donne en bégant Zamba que ça waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka. In der anderen Welt folgst du jetzt wieder der kriegerischen Amazone an einer Liane schwingend von einer hohen Felsspitze runter. Like, like, like, durch eine urzeitliche Landschaft zu einem Baum im Tal. Ihr springt ab und rennt auf einen riesigen technofuturistischen Dinosaurier mit Raumschiffkopf zu. Aber swash, bist du plötzlich Teil eines Autorennens zwischen verschiedenen supergeilen, flunderflachen, Grand Theft Auto-mäßigen, superfetisch Supersportscar auf dem Mulholland Drive-ähnlichen Coastal Highway. Dann siehst du eine ebenfalls supergeile Frau im Mini-Bikini vom Sprungbrett vor einem supergeilen Bungalow in den Pool springen, aber anstatt im Wasser zu landen, verwandelt sie sich ganz urplötzlich noch in der Luft in einen supergeilen schwarzen Kampfjet, der in den Himmel hochrast und Kapriolen fliegend aus dem Bild verschwindet. Wow! They surely would never ever have had the idea to ask me for this major role she plays. No, never, no way in a production like that. That's fact anyhow. There's too much money involved and they need a big celeb start name running it. I know. The film has to sell, man. Films have to sell, sell, sell, sell. Like everything else, and even more. But I actually have to change my image, my persona, character, style as a whole. Would that work better than perhaps? Can I just switch to someone else? Redesign myself in a trendy, hip, new character style like pop stars are often doing it or letting it design for them by some special task forces, agencies, think tanks, just new. Looking different, acting different, talking different, a different hairstyle, different opinions, a different religion or philosophy. And would I be able to do that without having immense costs for a backup by some highly high professional think tanky coaches and experts, trend research marketing and perhaps psychologists? Soon it will be possible to change skin color. What do you think? Actually, I'm best on demand gleich noch. Möchtet ihr eigentlich vielleicht was trinken oder so? Ich hatte da... Und... okay. Leider funktioniert mein Streamingdienst hier nicht zurzeit. Keine Ahnung warum, da muss ich mich mal drum kümmern. Sonst könnte ich euch noch was aus den 120 Milliarden da vorhandenen Musiktiteln oder so vorspielen. Das Hostelzimmer hat sich inzwischen in eine Art Club verwandelt. Der Raum ist komplett von einer Lightshow wechselnd bunt beleuchtet und Nebelmaschinennebel hängt in der Luft. Aber was ist das bloß? The party seems over. Oder hat sie nie stattgefunden? Die Gäste liegen alle übernächtigt und nah am Lagerkoller in ihren Betten und bewegen sich außer den gelegentlichen Fingerwischern über leuchtende Smartphone- und Tablet-Screens kaum noch. Sie müssten eigentlich wirklich bald alle endlich mal wieder richtig schlafen, sonst... Dann und dann und dann. Ich habe keine Ahnung, wie die anderen das immer machen. Darüber redet ja auch kaum jemand. Ich sollte sofort aufhören, das zu erzählen jetzt. Hey, get inspired and just kick it off. It's easy, just enjoy. Nur noch 7 Zeichen kürzen. E avec ça? Add to cart or make an offer. Live irresistible. Save the cheerleader. Save the world. Stay tuned. We'll be back in a moment. Und wenn du zur Kasse gehst, dann merkst du manchmal, wie sie die Hand mit dem Wechselgeld ganz schnell wieder wegziehen, wenn sie deine Hautfarbe bemerkt haben und so tun, als wenn es wegen irgendwas anderem wäre. Und dann legen sie das Wechselgeld auf den dafür vorgesehenen Platz, diese kleine Vertiefung, die da immer ist. Und dann kannst du dir das da wegnehmen. Ihre Hand ist schon längst außer Reichweite, völlig. Wo ist denn jetzt endlich mein Zuhause, Sacrum Identity Imperium Dings? Oder so? Verschwimmt hier alles in diesem Untergang und... There must be something better, more teasing, more attractive, more fulfilling. Something really, really good on another channel. Right now, why don't you switch and search for it? You will miss it if not. Perhaps you will miss a life-changing thing. The thing for you which will make you damn completely sure what you have to do. As sure as driving around a very Bigfoot SUV. But you now also want to know how this is going on right here? Well... Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Oh, dann ruh dich halt endlich mal aus, Alexa. Add to cart or make an offer. We'll keep you posted with our newsletter 2,442 times a week. Stay tuned. We'll be back in a moment with some spicy more footage for you. In der letzten Woche ist der Patch 7.2.5 für Legion Burnout erschienen. Und heute eröffnet der Schlachtzug Grabmal des Sageras seine Pforten auf dem Schwierigkeitsgrad normal und heroisch. Nächste Woche können die 9 Bosse inklusive Endboss Kill Jaden auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch angegangen werden. Wow! Vernon Crusade says, you are not prepared. Euch fehlt etwas? Stay tuned! We'll soon be back with some spicy more footage for you! Ja? Hostel, Hörspiel basierend auf einer Videoinstallation für das Edith Russhaus für Medienkunst Oldenburg mit Serge Fuha, Lisa Marianke, Olivia Onjen Kim, Kofi Emil Olubou, Anne Ratte Polle, Anne Tismer und Stefan Panhans. Sound Kirsten Reese, Text, Regie, Realisation Stefan Panhans. Regieassistenz Andrea Winkler, Dramaturgie Michael Becker, Produktion NDR 2020 in Kooperation mit Deutschlandradio.